Kunst Sardinien in alter Tun. Kunst Sardinien in alter Tun. Woher sind wir geboren? Aus Lieb. Wie wären wir verloren? Von Lieb. Was hilft uns überwinden? Lieb. Kann man auch Liebe finden? Durch Lieb. Was lässt dich lange weinen? Lieb. Was soll uns stets vereinen? Wären wir verloren, von Lieb, was hilft uns überwinden, die Lieb, kann man auch Liebe finden, durch Lieb, was lässt nicht lange weinen, die Lieb, was soll uns stets vereinen, die Lieb, die Lieb. Woher sind wir geboren, aus Lieb, wie wären wir verloren, von Lieb, was hilft uns überwinden, die Lieb, kann man auch Liebe finden, durch Liebe, was lässt nicht lange weinen, die Liebe, was soll uns stets vereinen, die Liebe, die Liebe. Woher sind wir geboren, aus Liebe, wie wären wir verloren, von Liebe, was hilft uns überwinden?